Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Willkommen zu einer neuen Episode von Blaupausen für eine bessere Welt. Ich habe mir endlich gemerkt, wie mein eigener Podcast heißt, obwohl ich nicht so viel podcaste momentan. Wie der Göttergott das schon seinem Podcast letztens anmerkt, dass ich gerade eine längere Pause mache. Ja, ich krieg's irgendwie nicht gebacken, das Podcasten in mein alltägliches Leben aufzunehmen. So wie ich viele Routinen, nützliche Routinen nicht schaffe, in meinem alltägliches Leben aufzunehmen. So wie zum Beispiel ein bisschen Sport treiben, gesunde Ernährung, ne, Kommunikation mit vernünftigen Menschen. Das kriege ich alles nicht hin. Was ja nicht bedeutet, dass mein Leben keinen Spaß macht. Ne? Momentan stecken wir immer noch in der Pandemie und alle reden über die Pandemie und ich könnte auch drüber reden. Ich habe auch viel zu berichten. Aus der Pandemie heraus, weil ich gerade aufgrund der Pandemie täglich Homeoffice mache, jetzt schon die vierte Woche hintereinander. Anfangs war das ein bisschen schwierig und monoton und anstrengend. Mittlerweile hat man sich daran sehr gut gewöhnt und finde auch so ein bisschen langsam Gefallen dran. Also ich fand anfangs das anstrengend und doof und finde das jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut. Wahrscheinlich wird es demnächst vorbei sein. Ich hoffe, es wird demnächst vorbei sein irgendwo, um wieder ein normales soziales Leben führen zu können, nach der Pandemie. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie das Wort Pandemie verwendet. Wozu auch? Gab es ja vorher noch keine, solange ich mich erinnern kann. Zumindest nicht, die mir bekannt war. Anscheinend gab es mal eine aufgrund der Schweinegrippe. Da war ich damals in meinem Auslandssemester in Prag. Aber habe davon nichts mitbekommen. Ich habe auch keinerlei von Kontaktsperre mitgekriegt. Es gab sowas ja einfach nicht. Ne? So eine Situation wie jetzt gab es einfach vorher nicht. Es gab sie nicht. Ne? Dass man einfach so spontan alles, was einem wichtig war, einfach aufgegeben hatte, freiwillig. Und keiner hat sich darum geschert. Und jetzt sollen auch irgendwelche Daten, Handydaten ausgewertet werden. Und da scheint auch keiner sich drum zu scheren. Also wir geben komplett mit beiden Händen unsere Freiheit auf, unsere Unabhängigkeit und die Unantastbarkeit unserer Würde aufgrund von der Pandemie. Was so eine Pandemie alles schaffen kann. Und die Pandemie schafft es natürlich auch sehr viele Unternehmen, auf den digitalen Zug aufspringen zu lassen, weil ohne geht's nicht. Also auch mein Arbeitgeber, auf einmal können alle ins Homeoffice, außer der Poststelle. Selbst einige Stellenbezeichnungen, die vorher per Definition laut den Vorgesetzten nicht für den Homeoffice gedacht waren, sind jetzt auch im Homeoffice, so wie zum Beispiel eine Sekretärin. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut, dass sich da neue Wege, die Pandemie an sich finde ich nicht gut, aber dass man sich dazu verhelfen weiß und neue Wege erschlossen werden, neue Arbeitsweisen sich überlegt werden und man so ganz gut voranschreitet. Einerseits, andererseits werden natürlich irgendwelche Behilfslösungen gerade geschaffen, die vielleicht nicht unbedingt zukunftsträchtig sind, aber momentan als zukunftsträchtig betrachtet werden. Also jetzt insbesondere im Hinblick auf meinen aktuellen Arbeitgeber. Naja, aber das ist ja ein anderes Thema. Man muss nicht unbedingt über den Job reden hier. Interessiert ja auch kein Schwein. Aber es interessiert jeden, wenn ich was ich über die Pandemie zu sagen habe. Die Situation in Deutschland ist relativ, also entspannt, kann man das entspannt nennen? Ich weiß es nicht. Meine beiden Eltern, also meine Mutter war bis vor einer Woche noch in den USA, wo es gerade sehr dramatisch zugeht. Und tatsächlich sehr dramatisch, also sehr viele Menschen sterben. Die Fallzahlen gehen extrem nach oben, was eigentlich nicht, da ich ja, ich als Mediziner und Virologe kann jetzt behaupten, ich bin natürlich kein Mediziner und kein Virologe. Ich kann, das sind ja nur das, was ich aus der Presse lese. Und da sind wohl die Fallzahlen ja sehr, sehr hoch. Aber so wie ich von meiner Mutter das bis dato gehört habe, war wohl auch so, dass die Amerikaner einfach nicht getestet haben. Also da scheinen die sich wohl sehr viele Leute bereits vorher angesteckt zu haben und vorher krank gewesen zu sein. Und die wurden mit Symptomen aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt, also nicht in Quarantäne, sondern einfach nur nach Hause geschickt, um ja, ihre Krankheit auszukurieren. Mit dem Hinweis, ja, es sieht ein bisschen aus wie Corona, könnte sein, aber wir machen einfach keine Tests. Ja, jetzt haben wir angefangen, massiv zu testen und haben festgestellt, oh Wunder, alle sind krank. Und ganz dramatisch natürlich auch, es sterben sehr viele. Es sterben vor allem sehr viele in den Armenvierteln. Und da tut sich mal wieder so ein bisschen die Kluft zwischen Arm und Reich auf. Wobei, klar, man darf nicht unterschätzen, die reichen Krankenhäuser sind wahrscheinlich genauso in ihrem Limit und die Ärzte genauso in ihrem Limit wie in den armen Krankenhäusern, also in den Armenvierteln. Wobei ich glaube, da die Sterberate wesentlich höher ist. Also laut Statistiken, die ich bis jetzt gesehen habe, als in den reichen Vierteln, vor allem in der schwarzen Bevölkerung, ist wohl die Sterblichkeit wesentlich höher als bei den Weißen. Ja, woran mag es liegen? Keine Ahnung. Das ist mir schon vorher aufgefallen, dass ich in den USA, die wenigen Male, die ich in den USA war, ist mir halt schon aufgefallen, dass es immer noch eine sehr starke Unterscheidung zwischen der weißen und der schwarzen Bevölkerung einfach gibt. Und es ist ganz offensichtlich, dass in den ganzen, ja, also die schwarze Bevölkerung kommt aus ihrer, also ich meine, diese Sklavenmentalität irgendwie nicht so wirklich raus. Also die haben, in Managerposten ist es tatsächlich so, dass es immer noch viel mehr Weiße gibt als Schwarze. Und wenn man, sag mal, es ist eher wahrscheinlich, dass man von irgendeinem Schwarzen und einem Latino bedient wird, als von einem Weißen, wenn man irgendwo ist. Also in so einem, in einem Supermarkt oder irgendeinem Restaurant, also nicht Restaurant, nein, spreche nicht von Restaurant, sondern eher Fastfood-Ketten. Und da ist irgendwie die Kluft zwischen Arm und Reich doch. Oder vor allem, also die Rassentrennung, also ich rede nicht nur von Reich und Arm, sondern wirklich die Rassentrennung ist da irgendwie ziemlich krass. Worauf das zu, wahrscheinlich genauso fehlende Integrations wie hier in Deutschland, was die finnische Bevölkerung betrifft, bin ich ja auch, was die Integrationspolitik in Deutschland betrifft, auch nicht so ganz glücklich mit. Also da habe ich schon auch einige Diskussionen darüber geführt, dass diese Clanbildung, so wie es die gibt, nicht unbedingt selbsterklärend ist, sondern auch aufgrund des politischen Versagens einfach entstanden ist. Aber es ist natürlich ein anderes Thema, es hat nichts mit der Pandemie zu tun jetzt gerade. Und wir wollen uns ja noch auf die Pandemie konzentrieren. Ja, also meine Mutter war in den USA, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Meine Mutter war in den USA und hat sich lange da ein bisschen Sicherheit gewogen gefühlt und hat immer auf die Zahlen, Statistiken in Deutschland geschaut und ah, bei euch sieht es ja ein bisschen dramatisch aus und so schlimm und gar nicht so gut. Ich glaube, ich bleibe mal hier. Hier ist ja nicht viel. Ja, und dann vor einer Woche, vor 2 Wochen ging das in den USA so mehr oder weniger los. Und da habe ich auch meine Mutter mehrfach angeredet, die so, bitte, bitte. Oh, es klingelt. Moment. Ja, musste gerade unterbrechen. Jetzt mache ich mal kurz mal weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, meine Mutter war in den USA. Und hatte ich, nachdem, als es losging, dann doch überzeugen lassen, hier hinzukommen. Musste zweimal umsteigen, glaube ich. Ja, also einmal von Florida nach Atlanta, von Atlanta nach Amsterdam, von Amsterdam nach Düsseldorf. Und hatte dann die glorreiche Idee gehabt, dann anschließend auch mit dem Bus nach Hause zu fahren. Ganz toll. Ist jetzt seit einer Woche in Quarantäne und scheint bisher keinerlei Anzeichen an Erkrankung zu haben. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich jetzt irgendwie gehört habe, dass bei einem schweren Verlauf der Krankheit sich die Symptome erst nach 10 Tagen so richtig verschlimmern, was eher uncool ist, finde ich. Ja, prominentes Beispiel ist gerade Boris Johnson, der aktuell im im Krankenhaus, ich glaube sogar auf der Intensivstation ist, zur Behandlung wegen Corona. Ich glaube, in Deutschland sind bis jetzt noch keine namhaften Politiker erkrankt. Oder Prominente, keine Ahnung. Außer Johannes Bekerner habe ich bis jetzt noch gar nichts mitbekommen. Bei meinem Vater, der gerade auf der Krim ist, also in der Russischen Föderation drin steckt, hieß es erst, in Russland gibt es kein Corona. Dann haben die eine Woche frei bekommen, weil es ja kein Corona gibt. Haben natürlich alle beschlossen, schön in Urlaub zu fahren, also schön durchs Land zu reisen. Haben natürlich dann alle ihre Bakterien, die vorher irgendwo geballt waren, durchs ganze Land verstreut, bis dann irgendwann mal die Regierung sagte, nee, Freunde, war nicht gemeint als Urlaub im Sinne von fahrt weg, sondern Urlaub im Sinne von bleibt zu Hause. Ja, und jetzt haben die jetzt, glaube ich, einen Monat sogar arbeitsfrei alle gekriegt, auf Kosten des Arbeitgebers. Geil. Außer den natürlich den systemkritischen Betrieben. Ich glaube, Supermärkte und so, irgendwie Apotheke und sowas hat er da irgendwie auf und der Wodka-Stand. Also systemkritisch. Ne? Systemkritisch wird natürlich dieses jetzt in den letzten Tagen nochmal neu definiert. Vorher war ein systemkritisch eher etwas, was gegen das System war. Heute ist systemkritisch eher der Müllmann und der Arzt. Naja, und ich finde es aber persönlich nicht so dramatisch, nicht im systemkritischen Sektor tätig zu sein, sondern schön gemütlich mir aus dem Homeoffice jeden Abend ein bisschen für die Systemkritiker zu klatschen. Und mich dabei gut zu fühlen. Tue ich auch mal was für die Gesellschaft. Einfach nicht abends hinstellen, ein bisschen klatschen und dann hat man das Gewissen wieder beruhigt, dass die Krankenschwester dann irgendwie 20 Stunden schiebt bei einer Bezahlung, dass die alleine eigentlich nicht klarkommt mit einem einzigen Gehalt. Ja, dann fühlt man sich da wieder ganz gut. Ja, ich bin gespannt, wie es noch weiterlaufen wird, wie es noch weitergehen wird. Und ja, auf der Krim ist das ja, war ja eine russische Föderation. Und mein Vater hat auch erzählt, dass, ich springe jetzt vom Thema ein bisschen hin und her, aber manchmal hebe ich einfach den Faden auf, den ich verloren habe zwischenzeitlich. Ach Mensch, da ist er wieder, der Faden. Wo war der nur? Genau, mein Vater auf der Krim und da ist jetzt ein Monat frei und der hat mir auch erzählt, mein Vater hat erzählt, dass man zum Beispiel sich auf der Straße, wenn man sich ohne Gesichtsmaske, also ohne Mundschutz fortbewegt, man von der Polizei wohl auch angehalten wird und darauf hingewiesen wird, dass man doch bitte einen Mundschutz anziehen soll. Ich weiß nicht, ob die Polizei dabei 2 Meter Abstand hält oder einen direkt anschießt. Ich weiß nicht, was da besser ist. Ja, und die laufen jetzt alle mit Mundschutz rum, während bei uns in Deutschland das eigentlich, also es sind viele mit Mundschutz unterwegs, aber eher beim Einkaufen, also eher in geschlossenen Räumen. Also jetzt draußen beim Spazieren habe ich bis jetzt nur die älteren Bürger und Bürgerinnen mit Mundschutz gesehen, die jüngeren eher weniger. Weiß ich nicht. Also wir haben Mundschutz, ein Gatte hat dafür gesorgt, dass wir jetzt beide Mundschutz besitzen, am stolzen Besitzer von Mundschutz sind. Das hier, das ist ein bisschen, das sieht ein bisschen spooky aus. Es ist schwarz und das ist so mit Klettverschluss hinten und man fühlt sich dabei so ein wenig wie Shredder von Ninja Turtles. Sieht so ein bisschen aus, die Maske, aber ja, gut. Füllt ihren Zweck wohl. War damit jetzt auch einkaufen, haben damit niemanden erschrocken. Wurde auch nicht komisch angeguckt, weil irgendwie aber beim Einkaufen wirklich 80% der Menschen auch einen Mundschutz oder einen Gesichtsschutz getragen haben. Also herrscht immer noch Vermummungsverbot, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist immer noch verboten. Aber wie gesagt, im Rahmen der Pandemie werden alle Regeln und alles über Bord geworfen im Sinne der Bevölkerung. Gut, so langsam reicht es auch. Ich bin auch fast bei 15 Minuten diesmal. Ich würde sagen, ich melde mich wieder aus der Quarantäne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.